Brüsseler Platz im Sander 23. Freitagabend oder kurz nach Mitternacht. Zu meiner Ausstattung gehören eine zwiespältige Abneigung gegen die wachsende Menge ausgelassener Wochenendmenschen an diesem Ort hier. Der Wunsch nach Stille, die Lust am Alleinsein.